geht's für dich nach Holland mit deinen Freunden, um zu kiffen. Doch ich nehme einen Basie und spiel Schlagzeug auf deinen Rippen. Du hast eine Sonnenbrille auf, ich geh bei Tageslicht nicht raus. Du kriegst Nacktbilder auf Snapchat, doch keine sind von Frauen, keine Zeit. Wär gelogen, also sag ich, wie's ist. Ich hör deine Tapes nicht, weil du ein Hurensohn bist. Eisen schmilzt, wenn ich rappe für ein Battle, musst du hart sein. Totengräber feiern mich, denn ich liefer Arbeit, deutscher Rap. Trick Yeezys, das ist mir viel zu schwul, ich bin cool. Töte MCs und trink Siegen Blut, meine Crew ist wie MOR, WBM und Bass, Box, du läufst im Radio, Bitch, und ich amok, ich will battlen. Doch du willst friedlich drüber reden, ich hab noch nie die Schwelle einer Kirche übertreten. Jetzt ist Krieg gegen Wack MCs, bitch, ich land die Pumpgun, du hängst nicht am Block, Fotze dafür auf Tumblr. Du selbst in die Cypher, ich aus dem Bar, lese die Bibel rückwärts und du siehst meine Parts. Deutscher Rap ist für'n Arsch, du willst das Schuhs kapazieren, dann solltest du vielleicht rappen statt rumdiskutieren.